Ich ertrage diese Rede nicht vom wegen, wir müssen jetzt alle so erwachsen tun. Und wenn wir saufen und kotzen, sind das Männer Dinge. Dann heißt es Hauptsache, die Männer sind glücklich. Wir werden jetzt was kochen und dann warten, bis sie wieder nüchtern sind. Und am Sonntag werden wir bumsen, aber wenn nicht, ist auch okay, weil nicht der letzte Sonntag kommt, ja noch ein Sonntag. Ich hasse das wirklich und ich ekel mich vor dir. Alles andere ist Höflichkeit und übertrieben viel Loyalität. Was ist aus euch geworden? Wir haben mal cool gechillt. Was getrunken, Kopf gezogen oder einfach nur sinnlos gelabert? Jetzt kann keiner mehr mit mir reden, denn ich reagiere zu übertrieben und sag nichts Ernstes mehr. Bin wohl irgendwie hängen geblieben, tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ihr bildet eine miese Symbiose aus Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Vielen Ängsten noch irgendwas anderem. Ich wollte nie so sein wie andere. Jetzt will ich so sein wie andere. Lasst mich so sein wie andere.